über unsere Fahnen zieht der Tod, über unser Streiten richtet Gott. Hasen, Kampf und Leben kriegen keine Ruhe. Für dein Volk zu streben, da vergiss, dass du deine Pflicht gilt. Den jungen Strohkolonnen halte durch, verliere dich nicht. Ort und Ruhm sind rasch zerronnen. Ehre muss Wille sein, Hass, Enttäuschung vorzutragen. Mag dein Feind in Fülle sein, umso härter musst du schlagen. Stunden kommen voll erkragen, harte Tage bringen harte Not. Kämpfe heißt das Schiff still zu tragen, unsere Fahnen zieht der Tod. Lass um dich die Mauern fallen, lass da stürzen, was auch mag. Unser Kampf, der gilt vor allem deinem neuen jungen Tag. Sieg und Tod sind eng verbunden, Kämpfer fallen stets im Streit. Jugend, du erlebst die Stunden einer neuen großen Zeit.